Willkommen zur Trailerwoche. Ja, die letzte Folge ist nun doch schon eine Weile her. Grund dafür ist ganz einfach, es kam keine Trailer raus, die mich groß interessiert haben. Nur vereinzelt, und da dachte ich mir, ja, da lohnt nicht unbedingt eine Folge zu machen. Jetzt ist, sind glaube ich 2 Wochen jetzt schon rum und jetzt sind doch einige Trailer wieder vorhanden und von daher würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und zwar Doctor Strange ist rausgekommen. Der nächste Film aus dem Marvel Cinematic Universe mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle als Doctor Strange. Ja, der Comic-Charakter sagt mit so ein bisschen was. Als Kind habe ich viel Spider-Man-Comics gelesen und auch die Trickfilme gesehen etc. Und da ist er ab und zu mal aufgetaucht. Ansonsten sagt mir der Charakter nicht allzu viel. Aber der Trailer oder der Teaser-Trailer sieht erstmal nicht verkehrt aus. Man merkt, es ist ein Marvel-Film. Hier und da gute Effekte. Zur Story kann man auch nicht viel sagen. Ich sag mal, es wird die Entstehungsgeschichte dargestellt, so wie es aussieht. Ja, also zunächst ist er wohl ein Arzt, Chirurg, wie auch immer, kann da nicht mehr konkret arbeiten und zieht dann hinaus in die Welt und dort wird er dann in einem Tempel, wie es aussieht, ausgebildet in Magie und wird dann in dem Sinne zu Doctor Strange. Das ist halt das, was ich aus dem Trailer erkenne. Wie gesagt, die Geschichte an sich, die Hintergrundstory zum Charakter selbst, kenne ich jetzt auch nicht wirklich, von daher lassen wir uns mal überraschen. Aber ich habe bisher alle Marvel-Filme gesehen und ich werde mir auch definitiv diesen ansehen, denn alleine Benedict Cumberbatch, muss man gucken. Ja, als nächstes wäre dann The Jungle Book. Da ist nochmal ein kurzer Teaser oder ein Trailer rausgekommen, der ist jetzt gestartet. Aber dazu hatte ich mich beim letzten Mal schon geäußert. Kann man sehen, habe es bisher noch nicht gemacht, aber mal gucken. Dann zuletzt noch Green Room, ein Film mit Patrick Stewart, bekannt als, wie heißt dieser nochmal? Picard, Captain Picard in Star Trek, beziehungsweise in den ersten X-Men-Film war er halt Professor Xavier. Und in diesem Film Green Room spielt Patrick Stewart mit, Anton Yelchin auch favorisierter Schauspieler. Zur Story selbst ist jetzt nicht konkret viel zu sagen. Aber wie es aussieht, geht es hier um eine Band, die halt versucht, irgendwelche Gigs zu bekommen. In einem Moment tatsächlich auch einen erhalten in irgendeinem, ich nenne es mal Kaff, und in einer Bar dann wiederum ihr Lied anspielen und während des ersten Liedes merken, dass sie dort nicht unbedingt willkommen sind, denn in dieser Bar, wie es aussieht, sind Skinheads. So, und in ihrem Showroom, beziehungsweise im Backstage, sieht man dann wiederum in der nächsten Szene eine Leiche. Sie werden dann in diesem Green Room wiederum festgehalten, so also der Name des Films auch. Und verschanzen sich dann irgendwann dort. Also sehr skurriler Trailer, ich weiß jetzt noch nicht genau, wo es hinführen soll und sieht aber recht interessant aus, ein bisschen düster. Die Schauspieler mag ich eigentlich ganz gern. Und ich bin mal gespannt, wenn da vielleicht noch ein zweiter Trailer rauskommt, ob man dann vielleicht ein bisschen mehr sagen kann. Also wenn denn auch der Story-Trailer bekannt ist. Ja, dann Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Der nächste Film. Ich bin Harry Potter Fan, habe in meiner Jugend die ganzen Bücher gelesen. Die Filme sind, kann man sich auch angucken und denke mal, auch diesen Film werde ich mir durchaus angucken, denn sie verzaubern einen immer so ein bisschen und wenn man sich darauf einlässt, sind das immer sehr fantasievolle und schöne Filme eigentlich. Ne? Das Buch zum Film habe ich jetzt nicht gelesen, Habe jetzt allerdings gehört, dass auch dieser Film jetzt in mehreren Teilen erscheinen soll. Trotzdem das Buch wiederum ja auch nur, ja, es gibt nur ein Buch dazu. Na gut, die Entwicklung von Hollywood, ne? Also letztlich aus allem alles rausholen, was geht. So also wahrscheinlich auch hier bei Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Hier geht es darum, dass ein Zauberer aus England mit einem Koffer voller Monster nach New York reist und ja, wie es scheint, dort diese Monster fliehen können. Und seine Aufgabe ist, mit den Zauberern aus Amerika wiederum diese Tierwesen einzufangen. So denke ich mal, wird die Story sein. Ich kenne das Buch jetzt selbst nicht, habe es nicht gelesen, aber wie der Trailer entsprechend aussieht, denke ich mal, wird es in die Richtung gehen. Ja, dann Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Ja, ist so eine kleine Hassliebe. Also die ersten zwei Filme aus den 90ern fand ich super, habe auch die Trickfilmserie damals gesehen. Der dritte Teil war dann nicht mehr so mein Fall. Da hatten sie irgendwie eine Zeitreise ins alte Japan. Ganz seltsam. Das Reboot jetzt vor 2-3 Jahren, Teenage Mutant Ninja Turtles 1, da habe ich mich lange vor, also ich wollte es einfach nicht sehen, tatsächlich, weil das Design der Turtles mir überhaupt nicht zusagt. Von der Story her, ja, egal, gehen wir mal auf Teil 2 ein, Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Wie es scheint, kommen Shredder wieder zurück und Bebop und Rocksteady sind wohl mit dabei und Crank soll wohl auch dabei sein. Also wer die Trickfilmserie der 90er gesehen hat, der wird hier einige Charaktere wiedersehen, nur halt in einem vollkommen neuen Design. Und das Design stört mich immer noch ein bisschen, aber ich... kann mich so ein bisschen damit anfreunden, dass der Film einfach nicht mehr für mich geschaffen ist, ich nicht mehr zur Zielgruppe gehöre und von daher den Film sein lasse. Ich werde ihn mir nicht im Kino ansehen, vielleicht später irgendwann mal irgendwo, aber ja, mehr auch nicht. Ne? Also ich wollte ihn mal genannt haben, weil die Turtles Helden meiner Kindheit waren. Und wenn da jetzt ein Film rauskommt, dann sollte man den denn auch mal nennen. Ja, und zu guter Letzt der Trailer oder Teaser-Trailer zu Rogue One, A Star Wars Story. Ja, vorgestern ist die digitale Version von Star Wars Episode 7 released worden. Ich habe natürlich sofort zugeschlagen, habe auch die siebte Episode dreimal im Kino gesehen. Sozusagen hat mich dieser Trailer Rogue One jetzt ebenso erwischt. Bin absolut hin und weg. Werde mir den auf jeden Fall noch ein paar Mal ansehen. Hoffe, dass demnächst dann auch ein richtiger Trailer rauskommt, damit man vielleicht noch ein paar Informationen bekommt, also ein paar mehr. Wobei dieser Teaser-Trailer jetzt auch schon ein bisschen was verrät. Hier geht es nämlich darum, dass die Rebellion versucht den Bauplan sozusagen des Todessterns zu bekommen. Und dazu wird halt eine Person, dessen Namen ich jetzt nicht mehr genau weiß, die Frau, die dort im Trailer zu sehen ist, den Auftrag erhält, um diesen Bauplan sozusagen zu stehlen. Der Film selbst ist angelehnt zwischen Episode 3 und 4, beziehungsweise liegt da eher in Richtung Episode 4 als 3, wenn man entsprechend vom Design ausgeht. Jedis sind jetzt noch nicht weiter zu sehen, finde ich auch überhaupt gar nicht schlimm, denn Star Wars ist so viel mehr als nur Jedis. Und von daher bin ich da auf jeden Fall gespannt. Man munkelt tatsächlich, dass Darth Vader vielleicht auch auftauchen könnte. Fände ich nicht verkehrt, wenn man ihm vielleicht noch ein bisschen mehr Raum gibt. Wobei das dann sicherlich auch eher in Richtung Marketing geht, denn so kann man Darth Vader und Kylo Ren vermarkten und ja, von daher sicherlich von Disney in die Richtung gedacht. Ja, das sozusagen sind die Trailer, die ich jetzt in den letzten ein, zwei Wochen gesehen habe und somit hier vorstellen möchte und in dem Sinne noch getan habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ihr könnt gerne eine Bewertung abgeben. Würde mich drüber freuen. Ansonsten euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.